Good morning, my supernatural friend. Guten Morgen, meine übernatürlichen Freunde. So, once you've accepted the open invitation that you are supposed to do the works that Jesus did and greater ones. Wenn du mal diese offene Einladung angenommen hast, dass du die Werke tun sollst, die Jesus getan hat und noch größere. Is you have to be really hungry for it. Dann das nächste ist, dass du sehr hungrig sein musst. You know, I've come to this incredible conviction. Und wisst ihr, ich bin zu dieser klaren Überzeugung gekommen. Hunger or true desire is one of the keys for everything. Dass Hunger oder das echte Sehnen der Schlüssel für alles ist. We have to get this idea out of our head that God's sovereignty is the key to everything. Wir müssen uns diese Idee aus dem Kopf schlagen, dass Gottes Allmacht der Schlüssel zu allem ist. What is the key to everything is not God's sovereignty, it's you desperately wanting what God has for you. Denn der Schlüssel zu allem ist nicht Gottes Allmacht, sondern wir, die uns danach ausstrecken, alles zu empfangen. If you study church history, that is seen very clearly. Und wenn du die Kirchengeschichte studierst, dann kannst du das ganz klar sehen. So we're talking about the Holy Spirit. Und es ist sehr interessant, wir haben über den Heiligen Geist gesprochen. With the Holy Spirit, I found this. Und als ich so mit dem Heiligen Geist unterwegs bin, habe ich das entdeckt. Really wants to be desired. Dass er wirklich möchte, dass wir uns nach ihm ausstrecken. Und wenn wir uns nach ihm ausstrecken, dann freut er sich so und wird so aktiv. There is something in the heart of the Holy Spirit that gets so incredibly excited and active and energetic when he's desired. Da gibt es etwas im Herzen vom Heiligen Geist, das so aktiviert wird und sich freut und begeistert ist, wenn wir uns nach ihm sehnen. You have to desire the Holy Spirit and you have to desire the supernatural. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich nach dem Heiligen Geist sehnst und dich nach Übernatürlichem sehnst. Say, okay, if Jesus said he who believes, then I'm not going to settle for a life without greater works than him. Und du musst zu einem Platz kommen, wo du denkst, okay, wenn Jesus gesagt hat, wir werden größere Werke tun als er, dann werde ich nicht vorher ruhen. The next thing, of course, is belief. Und das nächste, was wir tun müssen, klar, ist Glauben. He who believes in me. Weil Jesus sagt, der, der in mich glaubt. The problem here is that so many people confuse faith and belief. Aber das Problem ist, dass ganz viele Leute die Wörter Glaube und Glauben verwechseln. Aber schau. When we talked about the 9 gifts. Wir haben ja über die 9 Gaben gesprochen. Gift is gift of faith. Und einer der Gaben ist die Gabe des Glaubens. The Holy Spirit will never control your body, never. Aber erinnert euch, der Heilige Geist wird nie euer Körper kontrollieren. The gift of faith to you, but if you don't use it and believe, nothing will happen. Er kann die Gabe des Glaubens geben, aber wenn du es nicht brauchst und anwendest, dann wird nichts passieren. Und da gibt es Zeiten, wo Jesus darüber redet, Glauben zu haben, aber in diesem Kontext redet er nicht darüber. Who believes? Sondern er sagt, der, der glaubt. So suddenly it's not anymore about having faith, but it's about doing something with the faith that we have. Und auf einmal geht es nicht mehr darum, einfach Glauben zu haben, sondern mit diesem Glauben etwas zu machen, ihn anzuwenden. You have been given God's faith. It's inside of your heart. It's there. Und wisst ihr, ihr habt den Glauben Gottes in eurem Herzen. Er ist dort. That faith. Und was wirst du mit diesem Glauben tun? I'll just use it so that you can have a better life, a little bit more money and some prosperity. Wirst du ihn einfach anwenden, damit du ein besseres Leben hast, ein bisschen mehr Geld und Wohlstand? You're actually going to use it so that you can do greater works than Jesus. Oder wirst du ihn gebrauchen, damit du größere Werke tun kannst als Jesus? Important question. Und das ist eine sehr wichtige Frage. Faith is the noun, believing is the verb. Glaube ist das Substantiv, Glauben das Verb. That makes you get to do greater works than Jesus is believing. Also es ist nicht der Glaube, der macht, dass du größere Werke tun wirst als Jesus, sondern der Glauben. Glauben ist eine Aktion. Who's to do? Es ist etwas, was du dich entscheidest zu tun, zu glauben. We always want to feel faith. Und es ist unglaublich, wie wir immer Glauben fühlen möchten. Und ich war schon in so vielen Situationen, wo ich unbedingt ein Wunder brauchte und ich habe nichts gefühlt. Und da habe ich entschieden, ich werde einfach glauben, dass es vollbracht ist und dass es beendet ist. With just understanding that, would understand that in so many places to believe is nothing else but a choice. Und ich wünschte, mehr Christen könnten verstehen, dass Glauben in so vielen Gebieten ist einfach zu glauben und nichts anderes. We wait for this weird spiritual experience. Weil wir erwarten diese merkwürdige geistliche Erfahrung. Spiritual experience never comes. Aber diese merkwürdige geistliche Erfahrung, die kommt nie. Because you've made a decision, I'm gonna believe it, he said it, and that's it. Aber du musst eine Entscheidung treffen. Er hat es gesagt, es ist vollbracht und deshalb ist es so. Tomorrow I'm gonna give you the missing key that I've always been missing, and finally everything changed. Und morgen werden wir über den Schlüssel reden, den ich immer vermisst habe, und schlussendlich habe ihn gefunden und alles ist verändert. Und das ist der Heilige Geist. Which Jesus actually talks about in this very context. Und darüber hat Jesus in diesem Kontext schon gesprochen. Und wir werden uns morgen sehen.